Übrigens verhielten sich beide Seiten unvorsichtig. Es war so, als lache Porfiri Petrowitsch seinem Besuch offen ins Gesicht, als kümmere er sich dabei nicht im geringsten um dessen unverhohlenen Ärger. Das aber war für Raskolnikow sehr aufschlussreich. Er begriff, dass Porfiri Petrowitsch auch vorhin nicht verlegen gewesen war, dass im Gegenteil er, Raskolnikow, wahrscheinlich in eine Falle geraten sei. Dass es hier offenbar etwas gab, was er nicht ahnte, ein gewisses Ziel, das vielleicht alles schon vorbereitet war und sich sogleich im nächsten Augenblick enthüllen und auf ihn herabstürzen werde. Er kam sofort unverzüglich zur Sache, stand von seinem Platz auf und nahm seine Mütze. »Porfiri Petrowitsch«, begann er entschlossen, aber mit ziemlich starker Gereiztheit, »Sie äußerten gestern den Wunsch, dass ich zu einem Verhör herkäme.« Er betonte besonders das Wort »Verhör«. »Ich bin gekommen, und wenn Sie etwas zu wissen wünschen, so fragen Sie mich. Sonst aber gestatten Sie mir wegzugehen. Ich habe keine Zeit, ich habe etwas vor. Ich muss zur Beerdigung jenes Beamten, der überfahren worden ist und von dem Sie auch bereits gehört haben«, fügte er hinzu, ärgerte sich aber sofort, dass er das hinzugefügt hatte und wurde noch gereizter. »Ich bin diese ganze Geschichte leid, hören Sie, und seit langem schon. Ich bin zum Teil auch deshalb krank gewesen. Mit einem Wort«, schrie er fast, da er fühlte, dass die Erwähnung seiner Krankheit noch überflüssiger war. »Mit einem Wort. Entweder Sie fragen mich jetzt gefälligst, oder Sie entlassen mich, und zwar sofort. Und wenn Sie mich verhören wollen, dann nicht anders als in der gesetzlichen Form. Anders werde ich es nicht erlauben, und darum sage ich Ihnen einstweilen, leben Sie wohl, denn so kommen wir nicht weiter.« »Mein Gott, ja, was ist denn mit Ihnen los?« »Ja, worüber soll ich Sie denn verhören?« gackerte auf einmal Porfiri Petrowitsch aufgeregt, indem er sofort den Ton und seine Miene änderte und im Nu aufhörte zu lachen. »Bitte regen Sie sich doch nicht auf«, bemühte er sich um Raskolnikow. Bald bat er ihn, seinen Platz wieder einzunehmen, bald lief er im Zimmer auf und ab. »Es hat Zeit, es hat Zeit. Das sind doch bloß Kleinigkeiten. Ich bin im Gegenteil so froh, dass Sie endlich mal zu uns gekommen sind. Ich empfange Sie als meinen Gast. Und dieses verfluchte Lachen bitte ich Sie zu entschuldigen, verehrtester Rodion Romanowitsch. Romanowitsch, so ist doch Ihr Name, nicht wahr? Ich bin ein nervöser Mensch, und Sie haben mich durch Ihre witzige Bemerkung so stark zum Lachen gereizt. Zuweilen schüttelt es mich so, als wäre ich geradezu aus Gummi, und es dauert manchmal eine halbe Stunde an. Ich bin ein lachlustiger Mensch. Bei meiner Statur fürchte ich, dadurch einmal noch einen Schlaganfall zu bekommen. Ja, setzen Sie sich doch. Warum stehen Sie? Bitte setzen Sie sich, Verehrtester. Sonst muss ich annehmen, dass Sie mir böse sind.«